Herzlich willkommen an alle unsere Hörer. Wir sind der Schwarze Sendeturm. Richtig, wir sind der Schwarze Sendeturm. Aus Hannover. Ich bin der Konrad und neben mir sitzt der Daniel. Und wir haben mit euch in nächster Zeit einiges vor. Ja, dieser Podcast, der jetzt hier mit der Nullnummer anläuft, der soll sich nämlich thematisch mit Horror befassen. Ne? Name habt ihr gehört, der Schwarze Sendeturm deutet es auch schon an. Und wir wollen über Horror- und Schauerliteratur sprechen. Und natürlich auch die Nachbardisziplinen, wie Science Fiction, Fantasy. Das wird sicherlich auch mal, aber der Fokus wird auf Horror- und Gruselgeschichten liegen. Ganz genau. Und wir wollen euch hier in dieser Nullnummer ein kleines bisschen einführen in das, was wir mit unserem Podcast vorhaben. Ja, ihr findet ihn ab jetzt regelmäßig unter www.der-schwarze-sendeturm.de. Alternativ könnt ihr das www auch weglassen, beides geht. Da findet ihr unsere Website, dort könnt ihr auch den Feed abonnieren oder aber über natürlich das iTunes-Podcast-Verzeichnis oder jedes andere Podcast-Verzeichnis, das euch lieb ist und einfällt. Wir sind eigentlich überall gelistet. Da findet ihr uns und dann könnt ihr uns auch regelmäßig in eurem Podcatcher hören. Ja, Konrad, was haben wir in den nächsten oder in den ersten Folgen so vor? Ja, wir werden uns erstmal ein paar echten Klassikern widmen. Da haben wir zum einen H.P. Lovecraft gleich als ersten. Wahrscheinlich mit der bekannteste Horror- und Gruselautor. Danach haben wir jemanden, wenn wir auch noch, also die zweite Geschichte steht auch schon fest. Da wird es ein bisschen unbekannter werden. Das ist Gustav Meyrink, den kennt vielleicht nicht jeder. Wie jetzt bei Lovecraft, der ja gerade in den letzten Jahrzehnten nochmal durch verschiedene Computerspiele oder Verfilmung oder Rollenspiele einen sehr großen, gewissermaßen der Hipster unter den Horrorautoren mittlerweile. Gerade so im Bereich, ja, sag ich mal, der Nerdkultur, könnte man das so sagen. Ja, ich denke schon. Genau. Die ganzen Cthulhu-Memes und alles, die sind natürlich doch eine relativ große Nummer. Aber die Geschichte, mit der wir anfangen wollen, ist da ja noch gar nicht so nah dran. Das ist eins von H.P. Lovecrafts Frühwerken, also Dagon, eine seiner allerersten Geschichten. Und damit wollen wir einsteigen und schon mal ein kleines bisschen die Tür aufstoßen, gewissermaßen, in den weiten Flur des Horrors. Ganz wichtig dazu vielleicht noch zu sagen, das Format soll folgendermaßen aussehen. Wir haben uns gedacht, damit ihr auch wirklich wisst, worum es geht und wir nicht hier in eine für euch sehr trockene Diskussion um einen Gegenstand verfallen, von dem ihr keine Ahnung habt oder den ihr gar nicht kennt, lesen wir die Geschichten vorher ein. Ja, das heißt, bei Dagon wird das genau so sein, dass am Anfang des Podcasts erstmal die Geschichte steht. Ihr könnt also der Kurzgeschichte folgen, könnt euch das anhören. Wir werden auch einen separaten Feed zur Verfügung stellen für die, die unser Gelaber gar nicht hören wollen, sondern nur die Geschichte. Na, und danach werden wir uns dann ein Stück weit mit der Geschichte beschäftigen und ein kleines bisschen über die Geschichte sprechen. Ja, in dem Sinne muss man sogar sagen, dass wir bei Dagon sogar eine echte Premiere hier auf unserem Podcast gleich zu Anfang haben. Und zwar hat Daniel die Geschichte nochmal komplett aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, eigenständig. Genau, richtig. Das heißt, wir haben hier sozusagen eine kleine Premiere, die ich auch sehr spannend finde. Ich habe eben schon mit meinem Text seine Lesung noch einmal abgeglichen und bin sehr, sehr zufrieden mit seiner Neuinterpretation. Das freut mich sehr. Das ist natürlich immer auch eine rechtliche Frage. Wir werden uns also am Anfang vor allen Dingen auch mit gemeinfreien Geschichten beschäftigen, weil da natürlich die lizenzrechtliche Geschichte am einfachsten zu klären ist. Bei Dagon war es jetzt eben so, dass es keine gute freie Übersetzung gab, wir also von daher genötigt gewesen wären, entweder den englischen Originaltext, der gemeinfrei ist, zu nehmen oder aber selber nochmal Hand anzulegen. Aber wir wollen ja keinen Aufwand und keine Mühen scheuen, um euch das maximale Hörerlebnis zu bieten oder das maximale Leseerlebnis, je nachdem. Wir werden den Text auch entsprechend auf die Website stellen, das heißt, für die, die ihn nochmal lesen möchten, finden Sie den auch da und ihr dürft ihn natürlich gerne auch weiterverwerten, wird unter Creative Commons Lizenz daran auch zu finden sein. Genau, soweit erstmal das, was wir in der ersten Folge vorhaben. Konrad, langfristig, wie geht's weiter? Haben wir da schon eine Idee? Ja, also ich würde ja gerne, also vielleicht nochmal ein paar Sätze zur Literatur allgemein, die ich lese. Also ich mag die Klassiker auf jeden Fall und habe da auch wirklich, ich würde sagen, einen sehr guten Überblick, wen es da so gibt. Aber meine Lieblingsgeschichten sind eigentlich tatsächlich neueren Datums. Und da würde ich natürlich auch gerne mal was machen, wie von Clive Barker oder Joe R. Lansdale oder verschiedenen anderen Autoren, die Edward Lee. Ja, also das heißt, wir wollen jetzt nicht nur die Klassiker totreiten. Ja. Also wir machen damit den Einstieg und dann schauen wir mal, dass wir euch natürlich nach Möglichkeit auch mittelfristig vielleicht noch das ein oder andere kleine oder eher unbekannte Highlight präsentieren können. Vielleicht werden wir auch mal eine etwas längere Geschichte hernehmen, da ein bisschen kürzen, ne? Und ja. Dann auch mal eine gekürzte Fassung von einer längeren Geschichte präsentieren, wo das gut möglich ist oder sich anbietet. Aber der Fokus soll im Prinzip schon mal auf der Kurzgeschichte liegen am Anfang. Ne? Genau. Ja, genau, in der Richtung wird es dann die nächsten Wochen und Monate weitergehen. Wenn ihr Anregungen oder Ideen habt, ne, was wir noch lesen, uns vornehmen und besprechen könnten, bitte gern immer in die Kommentare unter der Folge, damit wir auch alle Ideen aufnehmen können. Wir sind natürlich dankbar für jede Anregung, haben auch schon selber eine lange Liste, aber jeder Eintrag mehr kann natürlich nicht schaden an der Stelle. Und vielleicht übersehen wir was. Ne? Wir beide sind in dem Genre ja unterwegs, man muss es auch sagen, wir sind ganz gut eingelesen, wir sind ganz gut fit, wir sind beide keine Literaturwissenschaftler, das heißt, wir werden euch hier nicht mit Vorlesungen quälen, könnten wir auch gar nicht, weil uns dazu sicherlich die Expertise fehlt. Aber ich glaube schon, dass wir uns beide als ambitionierte Horrorleser bezeichnen können und dass wir da natürlich irgendwie auch eine gewisse Expertise gesammelt haben, ein bisschen Sekundärliteratur kennen und so weiter. Das heißt, ich glaube, es kann schon durchaus ganz interessant werden. Genau. Ja. Ich glaube, dann ist für die Nullnummer, für die allererste Folge alles gesagt. Ihr wisst, was wir vorhaben und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr unserem Vorhaben folgt, wenn ihr unser Projekt ein bisschen weiterverfolgt und euch den Podcast gern anhört. Wenn ihr dazu Fragen, Anregungen habt, irgendwelche Ideen auch jenseits von Literatur, was wir einarbeiten oder machen können, gebt uns gern Bescheid, ne? Meldet uns das gern zurück. Ja, wir freuen uns drauf auf die nächsten Wochen und Monate mit verschiedensten Geschichten und hoffentlich vielen Hörern. Und ja, lasst doch gerne in jedem Podcast-Verzeichnis, in jeder Übersicht, wo ihr uns seht, 5 Sterne und einen netten Kommentar da. Und dann würde ich sagen, bis bald. Genau, auf Wiederhören. Macht's gut, ciao.